Ja, ihr Lieben, das Wochenende ist schon wieder rum. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und habt jetzt auch Lust, hier mit uns, mit der Sendung, bei uns anzurufen, vielleicht mit mir zu reden. Wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, meine Telefonnummer wie immer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Tina, 22 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Tina. Was ist denn dein Thema? Also mein Problem ist, ich bin schwanger von dem Freund meiner Schwester. Von dem Freund der Schwester? Mhm. Wer weiß denn jetzt schon davon? Weiß noch keiner. Also noch keiner. Seit wann weißt du es? Seit 2 Wochen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also meine Schwester war weg und dann, also war ein paar Tage weg im Urlaub. Und ihr Freund war noch hier. Ja, und dann war es dazu gekommen, so dass wir getrunken hatten und uns amüsiert hatten. Und dann, ja, kam es dazu. Nun kann so etwas ja nicht einfach passieren. Da gehören 2 Leute zu und es gehört einer dazu, der ja das Tabu bricht. Wer war das bei euch? Das war er schon. Das war er. Mhm. Und du hast dann aber willig mitgemacht. Wie? Und du hast willig mitgemacht. Ja, doch, habe ich. Und an Verhütung denkt man nicht. Man denkt auch nicht an Schutz. Man nimmt keine Gummis. Ja. Mhm. Wie lange ist deine Schwester mit dem Mann zusammen schon? Die sind schon 2 Jahre zusammen. Mhm. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich fühle mich, ich weiß es nicht, ich habe drüber nachgedacht, abtreiben lassen möchte ich es nicht. Mhm. Soll aber auch keiner erfahren, das heißt, ich müsste ausziehen aus der WG. Ihr lebt alle zusammen? Ja, wir sind in einer WG. Ach so. Wie viele Leute noch, außer deiner Schwester? 5 Leute sind wir. 5 Leute. Ach du lieber Himmel. Und ich habe darüber nachgedacht, dass ich ausziehen werde, bis das alles, also und dann habe ich an eine Adoption gedacht, eigentlich so. Da weiß ich aber eigentlich auch kaum was drüber. Jetzt glaube ich dir nicht, dass du das noch keinem erzählt hast. Weil du gerade dich versprochen hast. Du hast gesagt, wir haben... Ja, meine Frauenärztin. Die Frauenärztin, ja. Die hat das, die ist natürlich eingeweiht. Ja. Das Kind dann freizugeben zur Adoption. Mhm. Mhm. Warum ist das für dich der angenehmere Weg oder der bessere Weg als eine Abtreibung? Nee, eine Abtreibung. Also ich sehe es persönlich als Mord an. So. Mhm. Also... Und eine Adoption, da weiß ich selbst auch noch nicht so genau, denn, also, wenn das dann... Erstmal dann da ist, ja, wenn du es ja, 9 Monate in dir gespürt hast, es dann wegzugeben, stelle ich mir, obwohl ich mich nicht in die Psyche einer Frau versetzen kann, sehr schwer vor. Mhm. Ausgesprochen schwer. Wie willst du denn jetzt weiter vorgehen? Willst du es deiner Schwester erzählen? Willst du es dem Mann erzählen? Ja, also wir haben hier sonntags, da sitzen wir mal zusammen und unterhalten und so über Probleme und so. Mhm. Und gestern habe ich noch nichts gesagt und ihr Freund weiß es ja auch noch nicht. Mhm. Also ich habe darüber nachgedacht, dass ich es denen vielleicht mal erzählen werde. Aber wenn ich es denen erzähle, dann trennen sich höchstwahrscheinlich die 2. Mhm. Und das möchte ich alles gar nicht. Außerdem, ich liebe ihn ja eigentlich auch gar nicht. Mhm. Also für dich wäre das nur so eine Schnapsaffäre quasi. Ja, genau. Ne? Mhm. Nun, wenn du aber jetzt schwanger weiter sein wirst, irgendwann sehen die Menschen das, sieht deine Schwester das auch, wenn du es bis dahin nicht gesagt hast, wie willst du es denn dann darstellen? Ja, ich könnte ja sagen, ich wäre von irgendjemand schwanger auf einer Fete oder sonst irgendwas. Also aber ist schon unangenehm, ne? Sich in so ein Lügengeflecht zu verstricken. Mhm. Ich finde eigentlich auch, dass der Typ das wissen müsste. Ja. Er ist immerhin daran beteiligt. Ja, das ist ja... Und warum sollst nur du ein schlechtes Gewissen haben und warum sollst nur du dich damit rumschlagen mit dem Problem jetzt? Hm. Er trägt ja die Verantwortung genau wie du auch. Ja. Ja, also, das stimmt schon. Ja, also, ich lebe ja noch mit 2 anderen in der WG, also insgesamt sind wir ja 5. Hm. Und die 2 sind eigentlich auch ganz nett und... Ich habe mir schon drüber, also es ist eine Frau und noch ein Mann und Ich habe mir schon drüber nachgedacht, ob ich es denen, also der Frau meine ich jetzt, ob ich es ihr mal erzähle, denn wir haben eigentlich so den besten Draht hier in der WG. Ja, wobei ich finde, bevor das jetzt in die WG getragen wird, solltest du es erstmal dem Mann erzählen. Ach so, ja. Und dann sollte darüber nachgedacht werden, ob deine Schwester vielleicht einbezogen wird. Ja. Ich meine, da macht dir natürlich ein Fass jetzt auf, ne? Wenn du es erzählst. Es gibt im Prinzip nur zwei Wege. Der eine Weg ist, du machst es vollkommen heimlich. Nur die Ärztin weiß es und du ziehst die Sachen durch. Ich habe dabei ein ungutes Gefühl. Ja. Oder du legst es wirklich in diesen Schritten, dass erstmal der Mann, der Typ was erfährt und dann deine Schwester auf den Tisch. Mhm. Du willst mit dem gar nicht zusammen sein, ne? Mit dem Mann. Wir verstanden uns davor noch ganz gut, aber ich kann ihn eigentlich nicht mal angucken. Du kannst ihn nicht angucken? Nee. Deshalb? Ja, ich kann eigentlich auch, ja, doch. Wie meinst du das? Ich kann in solchen Sachen das kaum sagen, weil ich bin dann immer so, ich weiß nicht, das ist mir, ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen sollte und so. Und wenn ich dann mit ihm rede und eigentlich immer nur an das eine denke. Hm. Also du meinst jetzt an die Schwangerschaft, meinst du, mit das eine? Ja, ja, genau. Ich meine, letztendlich kann man das doch vielleicht deiner Schwester auch erklären, wenn du ganz definitiv sagst, und das wird sie dir ja auch glauben, sie kennt dich ja gut, dass du von dem überhaupt nichts willst. Mhm. Das ist zwar keine schöne Sache, die da passiert ist für euch alle, aber es ist nun mal passiert und sowas kommt vor und ist nun auch nicht so dramatisch. Es geht jetzt nur darum, wie man mit einer Schwangerschaft, wie ihr alle damit umgeht und was du letztendlich dann auch mit dem Kind machst. Ne? Ja. Und vielleicht ist es dann doch besser, wenn, gerade wenn ihr da auch eine Gemeinschaft seid. Ja, das stimmt. Was für ein Verhältnis hast du denn zu deiner Schwester? Eigentlich ein ganz gutes, ja. Ich finde, Tina, dass du dann auch die Pflicht hast, sie einzuweihen. Mhm. Finde ich schon. Rede mal erst mit dem Mann. Ja, also der Stefan, ihr Freund, der geht manchmal ins Teenhaus, das ist so eine Disco. Mhm. Und da hat er eigentlich auch so seine Freunde. Und wenn ich ihm das sage, dann treibt er das da, schätze ich, auch rum und so. Und das, also ich weiß es nicht. Also diese Sorgen würde ich mir auch erstmal gar nicht machen, wo der das nun wiederum erzählt. Das ist doch völlig gleichgültig. Wichtig ist, dass diese Dreierkonstellation, deine Schwester, er und du, dass ihr da eine faire und saubere Lösung hinbekommt. Ja. Denke darüber nach, ist denen zu sagen. Ja, gut. Alles gut und demnächst Gummis, ne? Ja. Immer. Ja, ist mir auch, ja. Ja, ist ja auch klar, ne? Ja, ist mir eigentlich auch, aber das ist halt damals gewesen. Ja. Tina, alles Gute. Okay. Ich kann mich ja vielleicht mal in ein paar Monaten bei dir melden, ne? In einem Monat. Fände ich sehr interessant, ja, bitte. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr auch mit mir reden wollt, das ist die Telefonnummer. Die Telefonnummer hier direkt zu mir nach Köln. 0180-5678-111. Und die Faxnummer 0180-5678-110. Andrea ist dran. Andrea ist 25 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Ja, du hattest am Donnerstag das Thema kein Bock auf Sex. Mhm. Und da bin ich leider nicht durchgekommen. Und ich rufe an, weil ich mit meinem Freund schon 3 Jahre zusammen bin. Und wir haben noch nie miteinander geschlafen. Noch nie? Noch nie. Jetzt bin ich aber baff. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich habe das schon meiner besten Freundin erzählt. Das ist die Einzige, der ich das erzählt habe. Und ich schäme mich natürlich, den anderen das zu erzählen, weil ich Angst habe, dass sie mich auslachen. Ja, jetzt reden wir erstmal nicht über die anderen, sondern lass uns mal über dich reden. Und über deinen Freund. Ist dein Freund eigentlich bei dir im Moment? Nein, der ist nicht bei mir, sonst würde ich nicht anrufen. Ich habe eine Stimme gehört im Hintergrund. Das war meine Freundin. Ach, das war die Freundin. Ja, genau. Andrea, der Freund ist so alt wie du ungefähr? Ja, ich bin 25, er ist 31. Er ist 31. Mhm. 3 Jahre zusammen und noch kein Mal miteinander geschlafen. Nein. Habt ihr denn sonst in irgendeiner Weise Sexualität miteinander? Nein, überhaupt nicht. Gar nichts? Nein. Küsst ihr euch denn? Ja, wir küssen uns, aber nur flüchtig. Also es gibt keine leidenschaftlichen Zungenküsse auch nicht? Nein, überhaupt nicht. Und bestimmte Bereiche meines Körpers sind auch absolut tabu. Und ich darf ihn auch nicht überall anfassen. Wenn ich ihn zum Beispiel mal kurz an den Po greife, dann wehrt er sofort ab und meint, so lass mich in Ruhe. Und ich frage natürlich immer, warum denn? Warum darf ich dich denn nicht anfassen? Was ist los? Ja, darüber möchte ich nicht mit dir reden. Und also mit ihm kann ich auch überhaupt nicht darüber reden. Ja. Schlaft ihr denn zusammen schon mal in einem Bett? Ja. Das schon? Das schon, ja. Auch unter einer Bettdecke? Ja. Mhm. Das endet dann meistens so, dass er mir sagt, ja, gute Nacht und dreht sich zur Seite. Und ich liege dann meistens da und ja, ich habe auch schon öfter mal geweint, und hat er halt gefragt, warum. Und da habe ich halt nur gesagt, ja, das weißt du schon, darüber haben wir schon öfter versucht, miteinander zu sprechen, es hat nicht geklappt. Das heißt, ich höre daraus, dass du mit der Situation sehr unzufrieden bist. Ja, allerdings. Mhm, ja. Ich unzufrieden. Hast du denn vorher eine normale Sexualität gelebt und gehabt? Ja, ja, ja. Also ich hatte vorher einen Freund, mit dem auch alles gut geklappt hat in der Beziehung. Guten Sex, alles, ja, war alles wie sich super. Das gehört. Mhm. Wie gehst du denn jetzt im Moment mit deinen sexuellen Bedürfnissen um? Ja, das ist so, dass ich meistens in Kneipen gehe oder was weiß ich und mir da ja, ein paar Typen aufgreife oder beziehungsweise jeweils nur einen, mit denen nach Hause gehe, ja, mit denen schlafe und mich am nächsten Tag total beschissen fühle. Das, ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Das machst du dann schon? Das mache ich schon, mhm, ja. Lebt ihr zusammen, du und dein Freund? Nein, wir haben getrennte Wohnungen. Mhm. Also ich glaube, wenn er das wüsste, er würde absolut vom Glauben abfallen. Ja, ich bin gerade auch ganz, ganz erschüttert, was, ja, du mir erzählst. Das ist ja, ja, eine Horrorstory. Ja, eigentlich. Wieso seid ihr überhaupt zusammen? Ja, das Problem ist, dass ich ihn eigentlich total liebe. Mhm. Und das ist doch das Einzige, was bei uns nicht funktioniert. Ich meine. Na gut, das ist aber schon eine dicke, etwas ganz Gravierendes, ne? Ja, für mich ist es halt, ja, was ich würde nicht sagen, die Basis von der Beziehung, aber das gehört, das ist halt das, was natürlich für der Welt, ja, sagen wir es mal so, und ja. Sag mal, André, wie war denn das am Anfang? Wenn man sich frisch kennenlernt und man verliebt ist, dann hat man doch eine besonders starke Sehnsucht danach, mit dem anderen erotisch umzugehen, ihn zu streicheln, Sexualität zu erfahren. Wie war das denn bei euch am Anfang? Also ich habe gemerkt, dass er da ziemlich auf Abwehr gegangen ist, mhm, und habe halt versucht, also wirklich sensibel versucht, ihn darauf anzusprechen. Ich habe auch erst gedacht, vielleicht ist er schwul und braucht mich nur als Alibi für, mhm, seine Familie. Mhm. Ja, also die Bekanntschaften, die ich da mache, die haben auch dazu geführt, dass ich bei der AIDS-Beratungsstelle war. Mhm. Und der Mensch, mit dem ich mich da unterhalten habe, der hat auch gesagt, ja, wahrscheinlich ist er schwul und braucht dich halt nur zum Vorzeigen. Warum bist du zur AIDS-Beratungsstelle gegangen? Ja, weil ich da eigentlich ziemlich betrunken war und leider kein Kondom benutzt wurde und ich hatte natürlich tierische Panik. Ach so, du hast dann von einer Eskapade erzählt, ja, und dann auch gleich noch ein bisschen ausgepackt, wie es zu Hause abgeht. Ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das ist ein Mensch, dem ich vertrauen kann, mhm, und ja, der sich nicht darüber kaputt lacht, wenn ich ihm das erzähle, weil, mhm, ich glaube, dass es nicht so üblich ist. Wie viel Mal gehst du denn im Monat fremd? Ach, das kann ich nicht sagen. Also im Moment eigentlich nicht mehr. Aber es kommt halt also immer wieder vor. Also das war so 5-6 Mal war das. Mhm, ja. Jetzt frage ich dich natürlich, was uns alle jetzt brennend interessiert. Warum, nochmal, warum bist du mit diesem Mann zusammen? 3 Jahre? Ja. Wie kannst du das aushalten, 3 Jahre lang? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich natürlich auch schon öfter mal selber gefragt, warum ich eigentlich noch mit ihm zusammen bin, mhm, wenn mich das so runterzieht. Mhm. Aber ich komme einfach so nicht von ihm los, weil er sonst total lieb ist, total, ja, zärtlich. Mhm. Ist er wirklich und... Macht dich, ja, das denn nicht stutzig, dass er nicht bereit ist, darüber zu reden, als 31-jähriger Mann? Ja, natürlich. Ne, müsste man ja eigentlich von ihm verlangen können, dass er da etwas zu sagt und dir eine Auskunft gibt. Ja, ich habe auch schon alle möglichen Horror-Stories mir zusammengereimt, von wegen als Kind missbraucht oder was weiß, mhm, ich. Ja, und dann habe ich natürlich die Schuld mir selber gegeben. Mhm. Ich habe gedacht, ja gut, vielleicht findet er mich in irgendeiner Weise... Nicht attraktiv genug. Für ihn habe ich natürlich, mhm, auch schon öfter gefragt und habe gesagt, jetzt gib mir mal eine ehrliche Antwort und ja. Es kommt aber gar nichts. Es kommt nur, ja, ich liebe dich, ich finde dich so gut, wie du bist und ja, du, und du setzt mich unter Druck, meinte er dann. Ja, und klar. Dann kann ich überhaupt nicht. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass er ehrlich ist oder führt er vielleicht doch auch ein Doppelleben? Also ja. Stichwort schwul, könnte es sein, dass er vielleicht eine Männerbeziehung hat oder irgendwelche schwulen Pornokinos geht oder ich weiß nicht was, irgendwie. Könnte es sein, würdest du es ihm zutrauen? Eigentlich nicht, aber er hat einen besten Freund, mhm, und der hat auch keine Freundin, schon seit etlichen Jahren nicht. Mhm. Und er hatte vor mir auch 7 Jahre keine Freundin. Und 7 Jahre? 7 Jahre lang keine Freundin. Mit der ersten Freundin war er angeblich 3,5 Jahre zusammen. Mhm. Und ja, ich konnte diesen Freund auf den ersten Blick schon nicht leiden. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe dann irgendwie mir immer gedacht, naja, wer weiß, wie diese Freundschaft dann wirklich also, aussieht. Also Andrea, ich finde, dass du da mal so richtig kräftig reinhauen musst. Da stimmt's aber wirklich vorn und hinten nicht. Nein, stimmt auch vorn nicht. Vorn und hinten nicht. A, würde ich dem erstmal klar Tisch machen, dass du ab und an fremd gehst. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich ihm das erzählen würde, wäre die Beziehung sofort kaputt. Ja. Also, das ist dann ganz kaputt. Weißt du, was ich jetzt fast beinahe denke? Ja. Dann ist es auch egal. Ich hänge an ihm, ich komme von dann versuch doch, nein, Andrea, dann versuch, wenn das so ist, dann versuch doch auf ein, dass ihr auf der Basis einer guten Freundschaft verbunden bleibt. Ihr müsst doch dann kein Paar sein. Das will er ja nicht. Er hat gesagt, ich kriege ihn nur ganz oder gar nicht. Ich kriege ihn entweder. Ja, aber du kriegst ihn noch nicht ganz. Du wartest doch schon 3 Jahre darauf, ihn ganz zu kriegen. Und das musst du dem klar machen, dass das so nicht weitergeht, dass es für dich eine unerträgliche Situation ist. Und du, ich finde, du brauchst überhaupt gar kein schlechtes Gewissen zu haben. Du hast das Recht, jeden Samstag fremd zu gehen. Jeden Samstag. Ja, aber das ist jetzt, es hört sich gut an, aber ich bin irgendwie so drauf, dass ich dann jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe. Brauchst du aber gar nicht haben. Brauchst du gar nicht haben, finde ich. Ich finde, du hast ein Recht auf Fremdgehen. Wenn der Typ dich so behandelt und wenn der nicht willens ist, mit dir über sich zu sprechen. Es kann ja sein, dass da wirklich was psychisch Gravierendes ist, aber das muss er doch sagen. Ja, natürlich. Ich vermute, ich habe den Eindruck, dass du da viel zu sehr auf ihn eingehst und viel zu tolerant mit dem umgehst. Du hast ein Recht darauf. Du bist eine junge Frau, du hast Lust auf Sex, du hast einen Mann, den du liebst und wirst mit dem ins Bett gehen. Basta. Ja, natürlich. Und das ist auch in Ordnung so. Und das musst du dem klar machen. Und du musst ihm erzählen, aufgrund dessen, weil das nicht funktioniert, suchst du dir deinen Sex woanders. Ja. Dann hast du schon mal ein bisschen was aufgebrochen. Vielleicht kommt dann irgendwie irgendwas in Gang. Konfrontiere den noch massiver mit diesem schwulen Vorwurf. Also er hat mir auch schon vorgeworfen, also ich habe bei ihm immer das Gefühl gehabt, dass Sex irgendwas Schmutziges ist. Mhm. Und ich das unterdrücken muss. Ja, ist sozusagen. Das ist krank, finde ich. Also, ja. Also ich finde, ganz klar ist nochmal gesagt zum Schluss, dass du auf keinen Fall so weitermachen solltest wie bisher, sondern mach das Fässchen auf, sage, wie du bisher gelebt hast, mal sehen, wie er darauf reagiert. Ja. Und biete ihm an, wenn das sexuell eben nicht läuft, dass ihr die Top-Freundschaft eures Lebens weiterhin pflegen könnt. Wenn du ihn so gerne hast und er dich auch. Ja. Aber so geht's nicht weiter. Du tust dir gar nichts Gutes dabei. Ja, das ist mir klar. Ich würde mit dir auch gerne mal reden, Andrea. Finde ich eine verrückte Sache. Ja. Erzähle mir, wie es weitergegangen ist und wie er reagiert hat, falls du mit ihm offen redest. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Rufst du mich nochmal an? Ja, gerne. Viel Glück. Ja, danke. Tschüss, Andrea. Ja, tschüss. Tschüss. Cindy. Da muss ich immer an Cindy und Bert denken. 22, hallo. Ja, hallo. Cindy. Wir hatten vor einer Woche irgendwann schon mal miteinander gesprochen. Du bist die Frau mit der schlechten Telefonleitung. Genau, ja. Nee, ich war diejenige, die den an dem Abend angerufen hatte, der am nächsten Tag angefangen hat oder anfangen wollte oder jetzt auch angefangen hat als Prostituierte. Ich kann mich sehr gut erinnern. Ja. Einen Tag vor deinem ersten Freijahr, ne? Ja, und an dem Abend, als 2 Tage später, als sie mich angerufen hat, als ich nochmal mit in die Sendung kommen sollte, wollte ich ja auch, aber da war ich gerade in der Bar und da hat man deine Sendung auch angeguckt. Mhm. Und er konnte mich unmöglich da sprechen, weil er hätte das nicht erklärt. Also, du hast vorige Woche war das, vorige Woche mir erzählt, dass du dich dazu entschlossen hast, als Prostituierte zu arbeiten und warst einen Tag vor deinem Arbeitseinsatz. Und es ging dir verdammt schlecht. Ja. Und ich habe damals zu dir gesagt, wenn es dir so schlecht dabei geht, dann mach es nicht. Du hast ja sogar mit deinem Zuhälter schlafen müssen, ne? Er hat ja Sex mit dir gemacht und noch Aktfotos von dir. Ja. So, jetzt erzähl mal, wie war das? Du hast es offensichtlich gemacht. Du bist den ersten Arbeitstag arbeiten gegangen und vielleicht sogar noch mehrere. Erzähl mal. Ja, ich habe es bis heute gemacht. Bis heute? Ja. Was heißt bis heute? Ja, also ich weiß nicht, ich werde es vielleicht morgen auch wieder tun. Mhm. Ja. Wie fühlst du dich denn jetzt? Wie ich mich fühle? Ich habe das Gefühl, ich stehe neben mir und gucke dabei zu. Wie war das denn dann überhaupt vorige Woche mit dem ersten... Das erste Mal. Ja? Ja, wie war das? Ja, ich hatte das Gefühl, es sind 2 Personen. Ich stehe daneben und schaue dabei zu, was mit meinem Körper passiert. Mhm. Hast du dich geekelt? Nee, eigentlich nicht, nee, gar nicht. Wie viele Kunden, wie viele Freier hast du nun bis heute schon... Ja, so am Tag circa 5 Stück. 5 Stück am Tag? Ja. Also irgendwas ist jetzt mit mir passiert. Wie? Ich sagte, irgendwas ist jetzt mit mir passiert. Und was? Magst du es erklären? Ja, ich versuch das. Es ist irgendwas kaputt. Mhm. Es ist irgendwas kaputt und... wie soll ich das sagen? Es ist irgendwie, ich habe allen Glauben überhaupt an den Menschen verloren. Mhm. Weil du das jetzt so gemacht hast? Ja. Mhm. Und also für mich, also ich meine, entschuldige, du bist ja auch ein Mann, ja? Mhm. Aber für mich, wie soll ich das sagen? Ich könnte, oder ich habe jetzt das Gefühl, ich kann an keinen Mann wieder ran, in dem Sinne eine Beziehung einzugehen. Mhm. Dass du dabei auch Spaß hast und Vertrauen und... Ja. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich einen Mann sehe, dann frage ich mich, war er auch schon bei so einer Frau? Du bist ja im Moment in keiner Beziehung, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ja, na, das ist jetzt halt das nächste Problem, was ich jetzt habe. Ich habe am Wochenende, wo ich war, weg, also in der Disco, und habe da jemanden kennengelernt. Mhm. Du warst aber nicht dienstlich in der Disco. Nein, nein. Privat. Privat, ja. Und habe jemanden kennengelernt. Und der ist auch sehr nett. Und der ist eigentlich so, wie ich mir das vor einer anderthalben Woche vorgestellt habe, wie derjenige sein müsste, mit dem ich mir vorstellen könnte, eine Beziehung einzugehen. Und wir waren noch am Sonntag zusammen weg. Wir waren Eis essen, wir waren abends essen. Und irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwas kaputt. Du hast mit diesem Mann noch nicht geschlafen. Nee, ich kann privat gar nicht mit dem Mann schlafen momentan. Wenn du abends nach Hause kommst, wenn du fünf Männer hinter dir hast, was tust du denn zu Hause? Ja, ich stehe mindestens zwei Stunden unter der Dusche. Und dann liege ich auf dem Sofa, dann habe ich das überall das Licht aus. Und dann höre ich mir Klavierstücke an von Richard Kleiderman. Und... Du hast doch ein Kind, ne? Ne, zwei. Ja. Ein Kind. Ja, eine Tochter, ja. Wie alt war die nochmal? Sie wird jetzt vier. Vier, Ja. Die kriegt das dann noch nicht so mit, ne? Nee. Und momentan kann ich sie auch irgendwie gar nicht so richtig an mich ranlassen. Und überhaupt möchte ich niemanden an mich ranlassen. Ja. Wenn du jetzt an morgen denkst, wann fängst du morgen an? Mittag. Mittag. Wenn du jetzt an morgen denkst, wie ist dir da zumute? Sehr schlecht. Ich möchte am liebsten irgendwo mich in ein Flugzeug setzen und weg. Fünf Männer am Tag, wie viel hast du da verdient pro Tag? Naja, so kommt drauf an, 700-800. Mhm. Cindy, Mensch, ich hab dir letztes Jahr schon so ins Gewissen geredet, dass ich finde, du solltest das nicht machen, wenn du dich dabei so schlecht fühlst. Und das, was du jetzt mir erzählt hast, bestätigt das ganze Jahr. Ja. Dass du bist ja ganz unglücklich. Ja. Und vor allem, das ist alles so ein Gelüge in meinem Leben jetzt. Mal so die ganzen Freunde und Bekannten, die mich da fragen, die muss ich hier alle belügen. Und dann ist das so ein unheimlicher Druck. Das genau wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass dieser Druck von Tag zu Tag größer wird, den du dich da aussetzt. Ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich dir letztens gesagt habe. Jetzt kannst du noch wunderbar aussteigen. Und jeden Tag, den du länger arbeitest, tust du dir vermutlich Schlechtes an. Ja. Dann scheiß auf das Geld, was du da verdienst. Es geht alles auch mit weniger Geld. Das Geld darf nicht, in deinem Fall, so wie du mir dein Leben geschildert hast, ich weiß, dass du nicht viel Geld hast und... Aber du bist jetzt auch nicht horrend verschuldet oder irgendwie in einer ganz schlimmen Situation finanziell. Ja. Finde ich, darf kein Argument sein dafür. Das darfst du nicht machen. Du machst dich kaputt, Cindy, dabei. Ja. Vor allem die Männer, die da zu mir kommen, das ist eigentlich so von jeder Kategorie was dabei. Ja? Und ich frage mich dann immer, wie soll ich das sagen? Ja, wieso eigentlich? Wieso tun die das? Das sind junge Männer, alte Männer, hässliche Männer, attraktive Männer, alles. Ja. Ging dir das überhaupt leicht von der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, so die ersten Mal? Wusstest du, wie man es macht, so halt in dieser kommerziellen Situation? Ja, eigentlich bin ich dann ziemlich schüchtern. Ich stehe dann da und eigentlich lasse ich das mit mir machen. Ich da irgendwas tue. Du empfindest da nichts bei sexuellen? Ne? Überhaupt nicht. Es ist ja auch so, überhaupt auch jetzt, bevor ich das angefangen habe, war ich nicht der Mensch, der sexuell sehr groß Mhm. Ich hatte auch noch nie einen Orgasmus. Mhm. Das hast du mir erzählt. Und da habe ich gesagt, umso schlimmer finde ich es, dass da du generell Probleme mit deiner Sexualität hast, dann in so einen Beruf zu gehen. Dass dich das noch um Jahre zurückschmeißt in deine Entwicklung. Du sollst lieber was an dir tun und dass du für dich eine gute Entwicklung kriegst, auch was das Sexuelle betrifft. Ja. Cindy, meine Meinung, geh raus. Geh raus. Ja. Ich finde es sehr, sehr nett von dir, dass du nochmal angerufen hast, weil ja. Ich glaube, sehr viele Anteil genommen haben, auch an dir, und sicher auch jetzt interessiert sind, wie es dir geht im Moment. Ja, sehr schlecht. Ja. Und das Geld, was ich bis jetzt noch verdient habe. Also, da habe ich jedes Mal nur getrunken. Siehst du, wie sinnlos alles. Ja. Pass mal auf, geh nochmal richtig in dich. Meine Meinung habe ich dir gesagt. Ja. Ganz klar. Und melde dich doch bei uns nochmal. Ja, mache ich. Ja? Ja. Alles Gute, Cindy. Ja, danke dir. Tschüss. Ist eine super Sendung übrigens, ja? Vielen Dank. Tschüss. Okay. Ja, tschüss. Jetzt ist Horst dran und Horst ist 45. Ja, hallo? Oh, da brummt's aber bei dir, Horst. Hi. Ja, ist das Funktelefon, was ich habe. Hi. Ein seltsames Funktelefon. Wir versuchen das mal. Ja, klar. Ich bitte die Regie, mir zu sagen, wenn es zu sehr brummt, dass wir dann nochmal neu anwählen. Horst. Ja. Dein Thema. Mein Thema ist Viagra. Viagra? Viagra. Aha, hatten wir eine ganze Weile nicht. Erzähl. Ich wollte mal nur deine Meinung mal hören. Ich wollte es mal gern ausprobieren. Ja, wenn du gesund bist, kann ich dich dazu ermutigen. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Muss man da eigentlich vom Arzt direkt untersucht werden, oder? Kann man da hingehen und das so auf Rezeptbuch verlangen? Soweit ich weiß, aber das kann ich nicht ganz, ganz klar sagen, muss man da nicht großartig untersucht werden. Man sollte allerdings mit seinem Arzt sprechen darüber. Mhm. Ich hatte vor einigen Monaten hier eine Sendung zum Thema Impotenz und zugeschaltet war auch ein Urologe von der Universitätsklinik Essen. Ja. Und ja, da war der Tenor auch. Er sagte, wenn Sie gesund sind und auch Ihr Arzt nichts dagegen hat, keine Bedenken hat, versuchen Sie es mal. Mhm. Also ich finde das eine interessante Sache. Ich wollte nämlich nur mal so aus Neugier probieren, mhm, weil ich mal wissen wollte, ob das auch wirklich die Leistung bringt, was so erzählt wird. Ja, also du hast selbst keine Potenzprobleme. Nein, überhaupt nein. Nicht. Was versprichst du dir denn von Viagra? Was ich mir groß verspreche? Mhm. Eigentlich nicht allzu viel, aber... Auf welche Informationen bist du denn bisher so angesprungen? Es wird ja viel erzählt. Was meinst du denn, was für dich das Interessanteste wäre, wenn es denn so eintrifft, bei dir auch? Ja, ob das die Wirkung so von 3 bis 4 Stunden, oder wie lange das mhm vorhalten soll, auch ob das auch der Wahrheit entspricht. Mhm. Ja, klingt interessant, ne? Ja, klar. Und man sagt ja auch, dass es orgasmusverlängernd sein soll oder intensivierend. Ja. Interessiert einen auch. Ja, klar. Also, ja. Aber es ist natürlich kein Medikament, mit dem zu spaßen ist. Und da gibt es ja eine ganze Latte von, ein schöner Begriff in dem Zusammenhang, eine ganze Reihe von Nebenwirkungen und sehr anzunehmende Nebenwirkungen. Deswegen, wenn du richtig gesund bist, würde ich mal kurz mit dem Hausarzt reden, was er dazu meint, ob eines kleinen Experimentes, ob du da mitmachen kannst, dann mach es doch. Ja. Aber es ist ein teurer Spaß, ne? Das kostet so eine Dose 600 Mark, oder? Nee. Ich glaube, wenn es auf Rezept haben, so viele haben, so wie ich gehört habe. Auf Rezept kriegst du es nicht. Je nach Packungsgröße, auf Rezept doch. Nein, das erstatten die Krankenkassen nicht. Das ist ja nun das große Thema gewesen in den letzten Monaten, dass die Krankenkassen es eben nicht. Aber ich habe das schon gehört. Im Fernsehen haben wir schon gesagt, das wird auf Rezept verschrieben. Ja, du musst natürlich ein Rezept vorlegen, aber du kriegst das Geld nicht wieder. Du musst es privat bezahlen. Ach so. Ja. Weil die nämlich sagten, je nach Packungsgröße zwischen 18 und 26 Mark. Pro Pille. Nee, ich weiß es nicht. Nein, natürlich, das ist sehr teuer, also ein sehr teurer Spaß. Du bist noch nicht so gut informiert, merke ich gerade. Das bin ich auch noch nicht. Ja, Horst, also red mit dem Arzt und leg immer einen Spargroschen zur Seite. Das habe ich schon mittlerweile. Und wenn du bereit bist, da so Geld zu investieren, oder teile es dir mit einem Kumpel oder weiß ich was. Wobei ich jetzt hier keine Werbung für Viagra machen will. Ganz richtig. Ganz klar, ne? Also mit dem Arzt solltet ihr immer vorher reden. Sollte man vorher besprechen. Ja, kann man unbedingt. Mhm. Du, noch eine Frage habe ich an dich. Ja. Sag mal, die ganzen Probleme, die du so am Telefon hörst, ja, wie verarbeitest du die eigentlich? Ach, Horst, ich habe hier ein sehr gutes und enges Team um mich herum. Wir besprechen die Sendungen nach Sendeschluss, nach 2 Uhr, immer noch eingehend. Es ist immer ein Psychologe oder eine Psychologin dabei. Ach so. Das tut schon mal so ganz gut, so eine Nachbesprechung. Vieles nimmt man oder nehme ich natürlich auch mit nach Hause und vieles bleibt auch in einem haften. Aber auch viel Gutes und viel Mutmachendes. Also es ist ja nicht nur Trauriges und Belastendes. Mhm. Du sag mal, deine Pausenmusik, kann man die irgendwie auf CD bekommen? Die kann man leider nicht pur auf CD bekommen, aber es gibt eine 1Live-CD, soweit ich weiß, gibt es die auch im Handel noch und da ist die unter anderem drauf. Also, es gibt es nicht als Single oder? Gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Und ich bin ein sehr großer Fan von dir. Ja. Ich sehe dich jede Nacht von 1 Uhr bis 2 Uhr. Das ist ja sehr nett. Und das von Montag bis Freitag. Hey, was machst du vom Beruf? Bin arbeitslos. Ja, dann kannst du, so geht das, ne? Seit 2,5 Jahren. Sonst wäre es schwierig alles. Ja. Gut, Horst. Okay. Also, wenn du das machst, dann wirst du dich bei mir nochmal melden. Ja, klar. Ne? Und wirst mir erzählen, ob die Post abgegangen ist. Ja, ne? Ich mich melden. Alles klar. Okay. Tschüss, Horst. Ciao. Tschüss. Ciao. So, Freunde, fast pünktlich, nicht ganz pünktlich, 1.31 Uhr haben wir jetzt und der gewiefte Zuschauer und Zuhörer weiß, jetzt macht er eine Pause. Wie macht er auch? Und 7 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Sendung, eine freie Talkshow und das heißt, dass ihr euch hier ganz einfach bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen, das möchte ich jetzt schon mal ankündigen, morgen steht die ganze Sendung unter einem Thema und das Thema morgen heißt plötzlich behindert. Heute, wie gesagt, könnt ihr mich zu jedem Thema anrufen, Telefonnummer 0180 5678 111. Und jetzt begrüße ich herzlich Kerstin. Und Kerstin ist 32 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Kerstin. Was ist dein Thema? Oh, das ist ein schwerer Atmer. Ja. Ich habe 2 Kinder, bin verheiratet, habe einen ganz lieben, netten Mann, der alles für mich tut, der mir jeden Wunsch von den Augen abliest. Wie auch immer, Gefühle, die mir da entgegenkommen, erdrücken mich fast. Und hat mich aber vor circa 2 Jahren in eine Frau verliebt. Sie weiß aber nichts davon, ahnt es zwar, aber wir stehen in einem Verhältnis zueinander, wo ich das jetzt auch nicht so offen darlegen kann, wie ich das vielleicht auch gerne würde. Jetzt kannst du, das geht jetzt nicht hier in der Sendung, meinst du? Nee, das geht schon gar nicht in der Sendung. Also ja. Darf ich dich trotzdem fragen, um das zu verstehen? Du hast mit dieser Frau einen eher freundschaftlichen Kontakt. Ja. Nach außen, als Maske quasi. Ja. Und sie ahnt, dass du sie sehr liebst. Ja. Aber sie weiß es nicht. Nee, aber ich denke mal schon, dass sie das weiß. Aber ist sie auch verheiratet, hat auch Kinder? Nee, weder noch. Aber eben, wie gesagt, dass die Beziehung, die wir jetzt momentan zueinander haben, lässt es eben nicht zu, dass ich da jetzt eben öffentlich darüber rede, weil es eben... Siehst du diese Frau oft? Bitte? Siehst du diese Frau ja, oft? Ja, ziemlich oft. Und eben, ich sag mal, ich habe am Anfang habe ich also gedacht, nee, das kann nicht sein. Und du hast vorher noch nie mit und zu Frauen etwas empfunden? Nee. Also so freundschaftlich, ja, aber eben noch nie so, dass ich eben eine Gänsehaut kriege, dass ich eben Herzklopfen kriege, Magen, naja, alles eben, was dazu gehört. Und eben, ich sag mal, ja. Diese Frau ist aber eine heterosexuelle Frau, so wie du es. Sie ist lesbisch. Ja, ich denke schon. Mhm. Also so ganz genau weiß ich das nicht, aber ich sag mal, so die Gespräche, die wir bis jetzt miteinander geführt haben, also spricht eigentlich meiner Meinung nach eindeutig aus, dass sie eben nicht hetero ist, sondern eben. Ich frage dich jetzt nicht dezidierter dazu, weil ich deine Sorge gerade schon bemerkt habe, dass du dadurch erkannt wirst. Ja, falls, deswegen lassen wir das. Es reicht da als Grundinformation auch erstmal aus. Ist die Liebe, die Sehnsucht zu dieser Frau so stark, dass du beispielsweise, wenn du mit deinem Mann schläfst, an diese Frau denkst? Ich schlafe nicht mehr mit ihm. Also, nee, das ist ja gerade das, ich sag mal, was heißt, das ist ein Problem für mich. Es ist kein Problem, aber eben für ihn. Und ich meine, hat das denn mit dieser Frau zu tun, dass du nicht mit ihm schläfst? Ja, ich denke, nicht nur. Also, ich sag mal, das Vertrauensverhältnis ist nicht mehr da. Und ich sag mal, die Ehe hat vorher schon nicht gestimmt. Ich denke mal, sonst wäre mir auch sowas gar nicht passiert. Ja, ich sag mal, das Vertrauensverhältnis ist nicht mehr da. Und warum ist das nicht da, das Vertrauensverhältnis? Ja, also, ich sag mal, wie gesagt, er macht alles und tut alles, aber eben... unsere Ehe war schon mal zum Scheitern verurteilt und dann, warum war die zum Scheitern verurteilt? Ja, ich sag mal, da war es ein anderer Mann eben halt. Und ja, ich sag mal auch, so die Beziehung untereinander stimmte nicht. Und nachdem wir dann aber wieder zusammengekommen sind, da klappte das eigentlich ganz gut und da war auch ein Vertrauensverhältnis da und ich sag mal jetzt auch, also bei mir spielen meine Kinder eine sehr große Rolle. Das sind aber die Vater deiner Kinder. Der Vater? Ja, das ist deiner Kinder. Ja, das ist also kein Thema. Und ich meine, ich war auch noch ziemlich jung, als wir geheiratet haben. Das kommt alles so. Wie lange bist du mit ihm verheiratet? 13 Jahre. 13 Jahre. Ja. Ich hatte gerade 3 Jahre verstanden. 13 Jahre ist natürlich eine ganze Menge, wenn du 32 bist. Ja. Und ich sag mal, ja, das Problem ist eigentlich. Liebst du deinen Mann? Nein. Nee. Nee, also ich... Ohne Zöger sagst du das? Ja, da besteht also kein Zweifel. Ich bin also jetzt nicht so ein Typ, der jetzt einfach so was wegschmeißt. Und ich meine, es sind ja auch Erinnerungen und das ist ja eine ziemlich lange Zeit. Und man macht ja auch, ich sag mal, in jeder Beziehung so Höhen und Tiefen durch und so. Wie lange schläfst du mit deinem Mann schon nicht mehr? Ein Jahr. Ungefähr. Nimmt er das ganz einfach so hin? Ja, nee, eben das nicht. Nee, um Gottes Willen. Ich habe ja auch gesagt, also wir haben da schon drüber gesprochen und ich habe gesagt, dass ich das nicht haben kann. Und also wenn er mich überhaupt irgendwie berührt. Fragt er nicht nach dem Grund? Doch, natürlich. Ich habe ihm ja auch gesagt, dass eben kein Gefühl mehr in der Beziehung für ihn da ist. Das hast du ihm offen gesagt? Ja. Wie hat er darauf reagiert? Ja, das ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Nee. Ja gut, dann bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, dass du keinen Bock mehr hast auf ihn. Ja, das tut er aber nicht. Also ich sag mal, dieses Bedrängen kommt immer von Zeit zu Zeit wieder. Es ist immer mal so ein paar Wochen oder Monate dazwischen so gut und dann fängt es eben wieder an und dann kommen auch Wutausbrüche und ich meine, ich kann das ja auch verstehen, aber eben... Kerstin, ich habe öfters solche Fälle hier in der Sendung und dann frage ich mich immer und frage auch meine Anrufer, warum tut man sich so etwas an? Ja, ich frage mich das ja auch. Ich weiß es ja auch. Nee, der Fall ist ja völlig klar. Du liebst deinen Mann nicht mehr. Eigentlich willst du auch mit dem gar nicht zusammenleben. Nee. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit dem Kinderargument. Ja, entschuldige, aber ich meine... Ja, aber weißt du, was ich da immer drauf sage? Und ich glaube, ich habe hundertprozentig recht. Dass es für die Kinder sicher tausendmal besser ist, wenn man auch getrennt, aber klar lebt, ne, als in einer gespannten Atmosphäre in der Familie. Ja, ich sag mir das ja auch. Und ich meine, das Problem... Und wenn du glücklich bist, überträgst du das natürlich auch auf deine Kinder. Klar. Bist du unglücklich? Ja. Auch. Ja, ist okay. Ich meine, da sehe ich auch alles ein, aber ich sag mal, ja, okay, vielleicht fehlt mir da die Zivilcourage. Vor was hast du denn jetzt Angst, ihm zu sagen, pass mal auf, lass uns doch glücklich einfach trennen? Habe ich schon gesagt. Es ist alles schon, also ich sag ja, ich hab... Er will es nicht. Nee, ich habe es wütend gesagt, ich habe es mit Streit gesagt, ich habe es mit weiß ich nicht was einem gesagt. Ich habe gesagt, ich will einfach keine Beziehung mehr zu dir. Ja. Fertig. Und ich denke mal, das ist klar und deutlich und... Aber... Dann musst du es wahrscheinlich noch klarer sagen. Ich meine, du klingst ja wirklich sehr entschieden, dass für dich die Sache eigentlich klar ist. Ja. Du bist ja gar nicht mehr ambivalent. Nee. Das, Dann ist nur die Frage, wie man das jetzt abwickelt. Entschuldige den bürokratischen Begriff, aber ne, das ist jetzt die Frage nur noch. Dass du dem einfach noch massiver klar machst, dass du dich von ihm trennen möchtest. Ja, ja. Seid ihr finanziell sehr ineinander verstrickt? Ja, kann man so sagen. Mhm. Aber gut, es gibt für alles eine Lösung. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich mal. Wie alt sind die Kinder? 10 und 12. Also die sind nur aus dem Großen raus und das kann man alles auch handeln. Dann würde für dich ja auch ein ganz neuer Lebensabschnitt in dem Sinne beginnen, dass du dich vielleicht auch auf so eine Beziehung zu der Frau einlassen könntest. Ja, ich sag mal, wie gesagt, vorläufig geht das erstmal nicht. Nee, was könntest du machen? Aber ich meine, selbst wenn das nicht klappt, also ich will ja nicht jetzt... Jetzt muss ich was sagen, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Du bist mit deinem Mann eigentlich innerlich abgeschlossen. Ja. Ne? Da läuft im Bett überhaupt nichts mehr. Nee. Wieso lässt du dich denn nicht näher auf diese Frau dann ein? Wenn du schon seit 2 Jahren, das ist doch Wahnsinn, in 2 Jahren jemanden heimlich zu lieben. Was machst du innerlich alles durch? Ja. Du lebst unbefriedigt in deiner Ehe, hast da den Zoff und die Spannungen, dann hast du die unbefriedigte Sehnsucht zu dieser Frau. Da musst du doch an deinem Leben was ändern, Mensch. Stimmt. Aber ich sag mal eben, das Problem ist ja eben, dass ich an diese Frau jetzt noch nicht rankomme. Mhm. Das ist, also, sag mal, das ist jetzt mein Problem. Ich will da auch nicht, ich habe dir das vorhin schon erklärt, dass... Du kannst mir das nicht erklären, ich merke das schon. Aber das ist vielleicht auch jetzt der zweite Schritt. Der erste Schritt, finde ich, ist erstmal, dass du Klarheit in deine jetzige Alltagslebenssituation bringen musst. Und diese Klarheit heißt Trennung von deinem Mann. Ja. Dann musst du mal weiter gucken, wie sich das mit der Frau da auch entwickelt. Ich sag mal, ich habe mich da schon mit so einer Beratungsstelle kurz geschlossen und war also auch schon da und habe da auch schon seit längerem führe ich da Gespräche und die bringen mich persönlich jetzt nur für mich ganz alleine, bringen die mich auch weiter. Mhm. Und das hilft mir auch unwahrscheinlich. Aber eben, ich sag mal, über das Thema eben lesbische Beziehungen habe ich eben nichts da gesprochen, weil ich da eben so eine Hemmschwelle habe, sag ich jetzt mal. Also da, ich meine, dass du hier in der Öffentlichkeit das nicht so detailliert erklären möchtest, um da nicht irgendjemanden bekannt zu machen, ist mir klar. Aber in der Beratungssituation kannst du das auch nur wirklich machen, das ist ja nicht schlimm. Ja, weiß ich nicht. Finde ich weiß es, aber ja, ich finde, das ist sehr, sehr richtig, dass du das machen solltest. Also ja, das ist, wie soll ich das sagen, das ist eine katholische Einrichtung. Und dann geh in eine andere Einrichtung, ja, vielleicht okay. Ist das nicht gerade die richtige Adresse, nicht die katholische Einrichtung, aber beim Thema Homosexualität haben die Freunde teilweise ja noch ihre Probleme. Ich würde dir anbieten, Kerstin, dass du jetzt mit meiner Psychologin, der Elke Büchter, noch ein paar Sätze sprichst. Hm. Ja, wollen wir das so machen? Ja, ist okay. Dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja, okay. Ich wünsche dir viel, viel gute Kraft demnächst. Ja, danke, das kann ich gebrauchen. Tschüss. Tschüss. Hey. Ich sage hey. Ich sage gerne hey, wenn jemand sehr jung ist am Telefon ist. Und ich sage auch gerne hey, wenn jemand von der älteren Generation am Telefon ist. Jetzt ist mal wieder jemand ganz Junges dran. 15 Jahre alt und Daniel. Hallo. Guten Morgen, Jürgen. Hi. Ich würde dich gerne interviewen. Du wirst mich ja, das hatten wir gerade ja schon ein bisschen. Ja, aber diesmal zu verschiedenen Themen. Ja, dann legen wir ganz einfach. Wir machen jetzt Talkshow. Vier Themen. Erstmal Gerhard Schröder. Du gibst dir einfach jetzt so Stichworte und ich soll da was zu sagen. Ich finde Gerhard Schröder einen ganz tollen Mann. Ich bin sehr froh, dass er Bundeskanzler ist. Ich hoffe nur sehr, dass meine lieben Parteifreunde in der SPD ihn in Ruhe lassen und dass das nicht so ein Fall wird wie Helmut Schmidt, dass er von Seiten der Parteiführung zu viel Druck bekommt. Man soll ihn machen lassen und ich hoffe, dass die Grünen ihn auch nicht zu sehr in die Ecke zwängen und zwingen. Er ist ein guter Politiker und ein hervorragender Repräsentant für unser Land. Ja, finde ich auch. Und Schlagermusik. Liebe ich sehr. Das ist lustig, heute, ich habe heute Abend schon mal ein Interview gegeben, hier war Viva, Min Kai war hier und hat mich danach auch gefragt. Ich mag Schlager sehr gerne und ich mag es auch nicht nur so als Gag, ich finde Schlager richtig gut. Ich habe als Jugendlicher so eine Phase gehabt, wo ich sehr viel Schlager gehört habe. Dann habe ich die Nase gerümpft, so als Intellektueller findet man das natürlich schrecklich. Mittlerweile höre ich sehr gerne Vicky Leandros und Gitte und Udo Jürgens und so. Okay, dann haben wir Stefan Raab. Stefan Raab ist ja nun auch ein Kollege hier von mir, von 1Live, ist sicher ein guter Entertainer. Ich kann nicht immer über seine Witze lachen. Also findest du manchmal schon zu fies, ne? Auch fies finde ich gar nicht. Es ist nicht immer mein Geschmack, aber manchmal finde ich es schon sehr schräg. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Okay, dann haben wir Aberglaube und Religion. Ja, das ist natürlich ein langes Thema. Wo beginnt Glaube und wo beginnt Aberglaube? Hm? Das ist schwierig. Also für mich ist das ziemlich dasselbe, finde ich. Also ich glaube an nicht sowas wie Religion oder so. Mhm. Es ist sehr schön, dass du mich jetzt interviewst, denn ich hatte die gleiche Situation vor einiger Zeit auch zu diesem Thema mit Hella von Sinnen. Es gibt, ich habe das hier in der Sendung auch schon mal gesagt, es gibt ein neues Domian-Buch. Das wird erscheinen Ende November, Anfang Dezember. Und dieses Buch besteht aus 70% Interview. Hella von Sinnen interviewt Domian zu sehr privaten und intimen Themen. Und in dem Buch eingewoben sind noch Protokolle hier aus dieser Sendung. Das Buch heißt Jenseits der Scham und wir sprechen über viele Dinge. So auch, was du gerade angesprochen hast, zum Thema Glauben und Aberglauben. Ich war früher viele Jahre sehr engagierter und überzeugter Christ. Das bin ich nicht mehr. Das ist etwas komplizierter. Das habe ich in dem Buch auch ausführlich erklärt, wie es zu der Distanzierung gekommen ist. Heute würde ich sagen, dass ich jemand bin, der sagt, vieles kann sein, aber ich weiß es nicht. Okay, soll ich noch eins? Wenn du willst, ja gerne. Ja. Zivildienst habe ich noch. Ja, habe ich gemacht. Teilweise im Krankenhaus und teilweise in einer sehr langweiligen Stätte für politische Erwachsenenbildung. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt in beiden Bereichen. Okay. Und habe mich ziemlich ausgenommen gefühlt im Krankenhaus. Das ist eine billige Arbeitskraft. Ja. Okay. Ja, Daniel, ich danke dir für das Interesse. Okay. Und Jenseits der Scham heißt das Buch. Da kannst du ganz, ganz viel von mir erfahren. Ende November erscheint es. Aber ich mache euch noch frühzeitig auf aufmerksam. Alles okay, klar. Tschüss Daniel. Okay. Tschüss. Jetzt gehen wir mal 3 Jahre höher, von 15 auf 18. Und das ist Jens. Hallo Domian. Jens, hi. Wie geht's? Mir geht's gut. Was piepst denn da? Ihr mit euren komischen Funktelefonen? Nee, das ist hier von den Leuten, wo ich babysitten mache. Achso, du bist also gerade Babysitter. Ich bin Babysitter. Ist das auch unser Thema, über das wir reden? Nein. Nein. Ganz anderes. Ganz. Und zwar, ich stehe nur auf Jungfrauen. Aha, du stehst nur auf Jungfrauen? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Wie viele Jungfrauen hast du denn schon, man gestattet mir diesen flapsigen Ausdruck, flachgelegt? Flachgelegt so um die 15. Ach, das glaube ich dir nicht. Du wirst dann aufschneiden. Mit 18 Jahren hast du noch nie im Leben 15 Jungfrauen flachgelegt. Glaube ich dir nicht. Doch, ist so. 15? Wann hast du denn damit angefangen? Wann ich damit angefangen habe? Ja. Als ich 15 war. Aha. Und seitdem 15 junge Mädchen vernascht? Mhm. Mhm. Ja, warum denn Jungfrauen? Warum Jungfrauen? Ja. Weil alles hat damit angefangen, dass da war eine Wette. Mhm. Zwischen mir und einem Freund. Mhm. Weil da waren Mädchen und wir wussten, dass sie noch Jungfrau ist. Mhm. Und ja, wer sie halt zuerst entjungfert, kriegt einen Kasten Bier. Mhm. Und dann hat mir so gut gefallen, weil irgendwie ist das ein tolles Gefühl, wenn man beim Mädchen den Eindruck hinterlässt, dass man der Erste war, der sie entjungfert hat. Mhm. Weil das bleibt bei den Mädchen ja immer im Kopf hängen. Ja, und so lief das darauf hinaus. Boah, bist du ein Macho. Wieso das denn? Na, was du alles so sagst, wie du das begründest. Jetzt, erzähl mir mal bitte, wie das Mädchen war. Welches, das Erste? Ja, das Erste, von dem du gerade erzählt hast. Mhm. Das ist ja nun... Wie ergab sich das denn, dass die dann auch mit dir geschlafen hat? Wollte die das überhaupt? Hast du da mal ein bisschen nachgeholfen? Also die war damals 14, als ich 15 war. Mhm. Und ja, das war auch nicht so eine lange Beziehung. Ich denke mal 2 Wochen oder so. Mhm. Und ach, du hast schon 2 Wochen... Ja, ich denke mal, dass die neugierig war. Du hast dich 2 Wochen an sie rangebaggert mit dem Ziel... Nö, das schon vorher. Wie? Das schon vorher. Mhm. Aber dann war ich 2 Wochen mit ihr zusammen und dann habe ich mit ihr geschlafen und dann... Und dann hast du das bekommen, was du wolltest? Und dann habe ich das bekommen. Das war's dann. Mhm. Und dann, ja, dann war auf einmal kein Interesse mehr für sie da. Mhm. Ist aber eine ziemlich arme Sexualität, Jens, ne? Finde ich. Ist eine Herausforderung. Ach, das ist... Also, finde ich... Ich finde es albern. Ich finde es völlig albern. Außerdem, ja, was soll das? Meinst du bist so wichtig... Du, kleines Würstchen Jens, bist so wichtig, dass du dich bei all den Frauen eingravieren musst, nach dem Motto, der hat's mir zum ersten Mal gemacht? Also ich weiß, ob ich wichtig bin. Du musst es ja sehr nötig haben. Hm? Du musst es ja sehr nötig haben. Das nötig? Ja, du musst es sehr nötig haben. Dass du Nö, das ist irgendwie eine Selbstbefriedigung für mich. Also das ist ein unheimlich tolles Gefühl, wenn man das schafft. Also wenn man was will, Und das schafft man dann auch. Hast du denn schon überhaupt eine Beziehung zu einer Frau ein bisschen länger gehabt? Nö. Nö. Hast du auch nicht so ein Interesse dran? Nö, also im Moment reicht mir das irgendwie. Also reines Sex reicht ja aus? Ja, und es muss dann im Moment ja. Also ich weiß nicht, wie es vielleicht in 2 oder 3 Jahren ist. Mhm. Aber so lange, denke ich mal, kann ich das noch machen. Ja. Verliebt warst du folglich auch noch nie in eine Frau? Doch, bei der ersten. Ich weiß, ich glaube, das war ein bisschen Liebe. Aber bei den anderen war es dann irgendwie nur halt die Begierde. Mhm. Erzählst du das auch so deinen Freunden? Nö, eigentlich nicht. Wer weiß das denn jetzt? Ja, die kriegen das zwar mit, aber weißt das ist sonst irgendwie kein Diskussionspunkt. Mhm. Weiß es sonst ein engerer Freund, so ausführlich, wie du es mir jetzt erzählt hast, noch? Ein Freund weiß das, aber der findet das eigentlich mehr lustig. Mhm. Und ich glaube, der findet das auch ziemlich gut. Mhm. Also ich finde es nicht lustig, ich finde es auch nicht so sehr gut. Ich find's Banane, sagen wir es so. Ich find's viel interessanter, wenn du dich mal auf eine Frau einlassen willst, auf ein Mädchen. Außerdem ist es viel schöner für dich auch, wenn du mal eine richtige Liebe erfährst, als dieser Sport, den du da betreibst. Ja, also im Moment ist mir noch keine begegnet, also wo es so richtig. Ja, aber so vielleicht, wenn du nur dieses eine im Sinn hast, als Jäger da durch die Welt zu pirschen, lässt du vielleicht auch gar keinen Freiraum für dich und in dir, es mal wirklich zu einer tieferen Geschichte kommen zu lassen. Ja, das kann gut sein, weil. Also wie du schon richtig gesagt hast, also ich betreibe das jetzt mehr so als Sport, kann man ruhig richtig sagen, ist mein Hobby. Ja. Vielleicht war dieses Gespräch ein kleiner Gedankenanstoß. Ja, wie ich schon gesagt habe, also vielleicht so in 2, 3 Jahren, da kann es vielleicht mal so weit kommen, dass ich mich dann richtig ernsthaft auf eine Frau einlassen will, aber ja. Im Moment sehe ich da noch keinen Grund zu. So sind die jungen Männer. Jens, 18 Jahre war das. Vielen Dank für den Anruf. Okay, ciao, Junge. Mensch. Klaus, 49. Ja. Klaus. Ja, hallo. Hallo. Hallo hier. Die sind drauf, ne, die Jungs? Ja, die sind drauf. Mann. Da sag ich mal, die haben das Lied schon nicht so richtig gehört, so von wegen, das war das erste Mal, ne? Mhm, ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Viagra. Auch Viagra? Ja. Moment, gerade hat wir den, der Horst war das, ja. Richtig, weil ich nur mal gerade was aufklären wollte. Ja, klär mal auf. Ja, ich habe das Zeug gekauft. Mhm. Und wie viel hast du bezahlt? 1000 Mark. 1000 Mark? Ja. Wie viele Pillen sind da drin? 30 Pillen. 30 Pillen für 1000 Mark? Ja. Teurer Spaß. Und das ist 25 Milligramm, also nicht, es gibt da härtere Drogen mit 50 Milligramm. Ja, ich weiß. Ich wollte es mal testen, nur ich habe das gemacht. Mhm. Und ich kann nur sagen, das bringt absolut nichts, wenn man also nicht irgendwie schon so ein bisschen gerade in sich verspürt. Also wenn man nicht so die Motivation hat zu bumsen. Ja klar, das ist natürlich klar. Man muss in einer gewissen Stimmung sein, ne? Sonst bringt das nichts. Richtig. Also bei Impotenz oder sowas ist es absolut völlig wirkungslos. Ne? Da kann man da 10 von schlucken, dann kommt man nicht weiter. Dann ist es also nur. Ja, das ist ja verschossenes Geld. Ja, das sagen ja nur alle wissenschaftlichen Ergebnisse genau das Gegenteil. Das gerade bei auch organischer Impotenz. Nicht organischer, nein. Also darum geht es nicht. Man muss die Lust haben. Man muss also Lust haben zu bumsen. Mhm. Und dann klappt das vorzüglich. Ja, also du hast dir das Zeug gekauft. Wie war es denn, wenn du es genommen hast und wenn du auch in einer entsprechenden Stimmung warst? Ich musste vorher Lust haben und dann hat das also vorzüglich geklappt. Und wie war dann die Wirkung bei dir? Erstmal, dass man also, der Orgasmus ist wesentlich länger und man kann ganz klar sagen, dass auch so, ja, dass man da so öfter einen Ständer eben hat und dass der also absolut geil und gut ist. Also die viel besagten 3-4 Stunden, dem kannst du zustimmen? Das ist ja unterschiedlich von der Verfassung. Ich sag mal, das geht ab von einer halben Stunde, dass man da auf einmal so geil wird und es geht also auch so erstmal 2 Stunden oder so los. Mhm. Aber ich finde das nicht als so, das wird so hochgepriesen. Mhm. Und das sehe ich also nicht so. Ja. Du hast denn eine dicke Packung da. Hast du die schon aufgebraucht? Nein, absolut nicht. Nein. Weil ich auch sage, so, das ist nicht das Problem bei mir. Mhm. Nee, ich frage deshalb auch, kann das nicht passieren, wenn man das Zeug genommen hat? Und du hast ja auch gerade bestätigt, dass, wenn du in einer entsprechenden erotischen Stimmung bist, dass es gut kommt. Ne? Man muss Lust haben. Ja, genau, das ist klar. Dann ist der Sex interessanter und vielleicht geiler. Und du sagst, der Orgasmus ist sogar schöner. Ja. Kann es nicht passieren, dass man da in eine Abhängigkeit kommt, dass man nur noch am liebsten mit Viagra dann Sex erleben möchte? Ich glaube, dass da einige Leute für, ja, vorbereitet sind, dass sie also das machen können, so dass sie auch sich reinfallen lassen können, aber ich sag mal, in der Abhängigkeit, glaube ich, kommt man nicht. Also bei dir ist die Gefahr nicht gegeben? Nein, ich insgesamt gesehen glaube ich auch nicht, dass die Gefahr gegeben ist, weil ich meine, dass das eine Ergänzung ist. Mhm. Aber... Wie viel Mal hast du das eigentlich schon ausprobiert jetzt? Ach, ich habe so eine Packung da liegen, ich habe das 2-3 Mal gemacht. Erst 2-3 Mal? Ich bin also in die Dominikanische Republik geflogen und habe mir da ein paar Frauen genommen und dann klappt das auch vorzüglich, aber... Das heißt, du hast die Frauen gar nicht eingeweiht, wenn du das genommen hast vorher? Nein. Also du hast keine feste Partnerin, du musst in die Dominikanische Republik fliegen. Nein, ich hatte eine feste Partnerschaft für 17 Jahre und die ist kaputt und von daher habe ich auch gedacht, so ich könnte Probleme damit lösen. So wenn eine Partnerschaft kaputt ist, dann braucht man erstmal eine Zeit, um klarzukommen und dann was anderes zu machen. Mhm. Und ich glaube, der eigene Körper, der wird immer bestimmen, was man wann machen will. Ja, mit Sicherheit, klar. Also wenn ich jetzt hier während der Sendung eine Viagra mir reinpfeifen würde, würde sich unten bestimmt auch nichts tun. Nein, absolut nicht. Es sei denn, ich würde jetzt heiße Sexgespräche hier mit euch führen. Vielleicht nein, du müsstest also eine richtige Assistentin haben, die so geil aussehe und du müsstest also irgendwas merken, würdest du also sagen, hey Gott, wenn die Sendung gleich vorbei ist, dann... Ja, ich würde dem Intendanten vorschlagen, dass er mir eine geile Assistentin hier mal hinschickt. Das wäre generell nicht schlecht. Ja. Ne? So ein Nummerngirl ab und zu mal hinten durch, ne? Wäre nicht schlecht. Klaus, danke für deine Erfahrung, die du uns geschildert hast. Ja, ich kann also nur jeden auch wieder vorwarnen, nochmal gesagt. Also man sollte sich ja keine Versprechung machen, das ist ja so dummes Zeug. Man muss wirklich, es ist nur eine Verstärkung, wenn man wirklich durch sein. Ne? Ja, also das ist schon eine zweischneidige Sache, wie du es ausdrückst. Du warnst auf der einen Seite, sagst, aber wenn man Lust hat, dann ist es auch gut. Ja, aber so dann ist es, glaube ich, auch. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Jetzt ist nochmal 15 Jahre, wir haben noch Schulferien, daran liegt das. Hendrik ist es. Ja, hallo, Domian. Schulferien, stimmt, ne? Was? Ihr habt Schulferien im Moment noch. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja, Hendrik, 15 Jahre alt. Ja. Und Hendrik, geh bitte noch näher ans Telefon, du bist ja irgendwie sehr weit weg. Ist es so, besser? Fang einfach an jetzt. Ja, okay, also mein Problem ist das, ich bin seit 3 Monaten mit so einem total süßen Mädchen zusammen, das ist auch alles so ganz okay. Mhm. Seit 3 Monaten? Ja. Mhm. Und jetzt ist folgendes Problem. Sie ist absoluter Kelly-Fan und ich absolut überhaupt nicht. Und jetzt will sie unbedingt auf ein Konzert von denen. Ach du liebes Ei. Und ich muss mit. Und du musst mit? Ja, irgendwie ja, weil sie sagt, ich muss mit und so. Und das ist ja Folter dann. Ja, normal. ja, ich weiß jetzt absolut nicht, ob ich jetzt mitgehen soll oder nicht. Ich meine, die, ja. Ach Hendrik, für eine tolle Frau geht man auch schon mal auf ein Kelly-Konzert. Das ist dann auch scheißegal. Meinst du? Ja, ich bin für einen tollen Mann auch schon mal mit auf den Nürnbergring gegangen. Es interessiert mich auch nicht die Bohne, aber ich bin damit auch hingefahren mit ihm. Mach das, ist doch egal. Ja, okay, dann. Warum findest du denn die Kellys so schrecklich? Nein, das ist absolut, ich finde die absolut beschissen. Die sind so, ich weiß nicht. Aber guck mal, die haben doch so viele Fans und so viele Fans können sich doch nicht täuschen. Ja, ich bin kein Fan von denen, ich kann die absolut nicht ab. auf was stehst du denn? Hm? Auf was stehst du denn? Ich stehe mehr so auf Jazz und so. Auf Jazz? Ja. Mit 15 Jahren, das ist natürlich Hardcore, ne? Kelly gegen Jazz. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Das kann ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstehen, wie man Jazz schön findet. Da höre ich mir lieber Kellys an als Jazz. Nein, ja. Nein, das kann ich jetzt absolut nicht verstehen. Also Jazz finde ich grauenhaft. Das macht mich völlig depressiv, wenn ich Jazz höre. Ach, es gibt ja viele Arten von Jazz. Ja gut, natürlich, es gibt schon viele Arten, aber ich habe noch keine Art entdeckt. So House-Jazz, es gibt ja, ich bin Hausfreund und es gibt so Jazz-House-Mixe, damit kann ich mich vielleicht noch anfreunden. Aber so purer, was ist das, was für ein Jazz magst du denn? Ach, so alles Mögliche, es fängt an bei, was weiß ich, Dixieland oder sonst was und geht bis Cool-Jazz oder so, ich weiß nicht. Cool-Jazz ist so etwas, wo man gar nicht mehr versteht, ne, um was es geht. Ja. Also ich finde, du solltest, kauf dir so Ohrenfropfen, ne? Die habe ich nachts in meinem Ohr, pfeif dir die Dinger rein und geh mit deiner Freundin aufs Kelly-Konzert und hinterher sagst du, war zwar nicht mein Ding, aber du hast ihr eine Freude gemacht, das ist doch eine tolle Sache. Ja, okay, dann ich mach das mal. Mach das mal, Hendrik. Halt's gut aus. Ich versuche. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, schwuppdiwupp, schon wieder eine Stunde rum. Mann, Mann. In der Technik Luigi Rensinghoff. Und unser Thema morgen Nacht heißt plötzlich behindert. Ich möchte mit Menschen sprechen, die durch einen Unfall, durch eine Krankheit plötzlich behindert sind. Vielleicht auch mit Angehörigen, mit Freunden. Wie geht ihr damit um? Wie empfindet ihr euer Leben? Seid ihr hoffnungslos oder habt ihr doch irgendwie so einen Dreh, dass ihr sagt, ich kriege das jetzt auch so gebacken und hin? Also ihr könnt uns wie immer ab 0 Uhr erreichen unter der bekannten Rufnummer 0180 5678 111, und wir sind hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen um Punkt 1 Uhr. Schöne Nacht, bis morgen. Ciao.